Alle Schuldner jetzt um Stundung bitten, eine miese Zeit. Und die Pleite naht mit Tango-Schritten, so weit sind wir heut. In unserer Oper spielt schon lang kein Maler, und ins Ausland geht der letzte Taler. Und er gründet, weil wir hier so arm sich